sag mir nix, frage nur und höre nix. Gret wird für und sagt mir mehr, schaust du und wartest auf mehr. Dauern tut das ganze Land, bis was erst mit dir gebaut. Warten tust und Zeit vergeht, bis was erst nur da nicht steht. Machst du alles und sagst nicht viel, gescheiter ist so wie es wie von heute auf morgen, von morgen auf heute. Wartet schon die ganze Zeit, nicht tust und kannst nicht viel, weil das geht und wann man will. Hey, nicht so viel Sinn ergibt, wie wenn man's macht, wir sind beliebt. So viel mag und du mich auch, das ist so gut. Sag der Bruder an in der Früh.